Aus Anlass des 52. Jahrestages des Arbeitsbeginns des großen Genossen Kim Jong-il im ZK der Partei der Arbeit Koreas unternahmen die Funktionärinnen und Mitglieder des Frauenbundes im Zeitraum vom 17. bis zum 22. Juni die Exekution in die revolutionären Kampfgedenkstätten im Gebiet um das Gebirge Paektu. Sie legten an den Bronzestatuen von Genossen Kim Il-sung am Siegesdenkmal der Schlacht von Pozeombo in der revolutionären Kampfgedenkstätte Pozeombo im Biwak Chongbong am Denkmal für die siegreiche Schlacht in Mosan-Gebiet und dem See Samji und am Mosaikwandgemälde mit den Bildern von Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-su im Geheimlager Paektu-san Blumensträuße nieder und verbeugten sich davor. Während der Exekution besichtigten sie das Paektu-san-Kraftwerk der heroischen Jugend und führten bunte politische und kulturelle Arbeiten durch.